10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft. Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz. Jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Hola, buongiorno und percendece. Es ist wieder Zeit für Radio A, der Sendung für libertäre Kultur, Politik, Anarchismen, Kritik, Gepöbel und wild gemixte Mucke. Und heute ist der 8.8.2021. In dieser Folge gedenken wir Esther Bejarano, einer großartigen antifaschistischen Kämpferin. Denken an Ella, eingeknastet für den Kampf gegen Umweltzerstörung. Wir teilen der IAA genauso eine Absage wie der Ticketpreiserhöhung des Karlsruher KVV. Gegen den Knast geht's nochmal in der solidarischen Betrachtung der Situation von Jan. Er soll eingeknastet werden für eine Tat an einem Ort, an dem er nachweislich nicht mal war. Zuletzt geht's um die Kampagne an Hashtag Ungovernable, ein echt anarchistisches Mitmachprojekt zur Bundestagswahl. Leid ins eure Ohren, hört zu, es gibt was drauf. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Marktplatz. Es ist der 31.07.2021. Ich bin hier bei der Auftaktkundgebung von einer Demo gegen die Fahrpreiserhöhung des ÖPVN, also des öffentlichen Personennahverkehrs in Karlsruhe. Wie gesagt, ist gerade die Auftaktkundgebung. Es werden Reden gehalten, unter anderem halt, wie gesagt, gegen die Erhöhung der Fahrpreise. Aber es wird auch auf den Klimawandel und eine Klimagerechtigkeit hingewiesen, dass eine Fahrpreiserhöhung des öffentlichen Nahverkehrs natürlich kontraproduktiv für eine positive Klimapolitik ist. Genau, und von daher wird teilweise auch für einen kostenlosen ÖPNV-Verkehr in Karlsruhe demonstriert. Nach der Eröffnungskundgebung wird es eine kleine Fahrraddemo geben zum Friedrichsplatz. Wir hören jetzt noch ein bisschen in den Redebeitrag rein, der gerade läuft. Und der kapitalistischen Logik nur bedingt gefördert. Anstatt also im Interesse aller Menschen ein Grundrecht auf freie Mobilität zu verwirklichen, werden bei der Finanzierungslücke einfach die Fahrpreise weiter erhöht. Zudem wird an allen Ecken und Enden gespart, um es ja nicht mit öffentlichen Geldern zu verschwenden. Während für die Subvention von Autoverkehr und dem Straßenbau immer genügend Mittel zur Verfügung stehen. Es ist also nicht in unserem Wirtschaftssystem der gesellschaftlichen Vormachtstellung des Autos begründet, dass noch im Jahr 2021 für das Wirtschaftswachstum neue Autobahnen durch Wälder mit Steuergeldern von allen bezahlt werden, während der ÖPNV weiterhin in großen Teilen von NutzerInnen finanziert werden muss, die darauf angewiesen sind. Denn im Kapitalismus wird nicht nach den Bedürfnissen der Menschen gehandelt, sondern um Profit zu erzielen. Er steht also einer echten, solidarischen Verkehrswende, die sich nach den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet, also und auch den Menschen, die im globalen Süden bereits heute unter den Auswirkungen leiden, also im Wege. Unsere Antwort darauf: ganz klar, System Change, not Climate Change. Anstatt die Klima- Klimakrise mit dem System zu bekämpfen, das überhaupt erst möglich gemacht hat, brauchen wir ein Umdenken zu einem anderen Wirtschaftssystem. Wir brauchen eine gesamtheitliche Verkehrswende von unten, und zwar sofort. Was dafür zu tun ist, wissen wir bereits. Denen, die jetzt denken, ah, das ist doch unrealistisch, wollen wir eins sagen. Es ist unrealistisch, dass die Klimakrise mit so einem rückschrittlichen Verständnis von Mobilität sich lösen lässt, wie auch im Zuge der Fahrpreiserhöhung. Es ist unrealistisch, dass einfach ein Weiter-so und kleine Zugeständnisse irgendein Problem lösen werden. Es ist aber auch unrealistisch zu denken, dass wir weiter zuschauen werden, wie unsere Lebensgrundlage zerstört wird. Denn wir verfolgen eine Utopie der klimagerechten Welt. Wir wollen und damit nicht damit wollen und können wir unser Denken nicht daran binden, was in kapitalistischer Wirtschaftslogik als realistisch und unrealistisch gilt. Denn dieses System ist unserer Ansicht nach nicht geeignet, der Klimakatastrophe auf global gerechter Weise irgendetwas entgegenzustellen. Daher kann es nur heißen, gegen Macht von unten aufbauen. Gegen Macht von unten bauen. Es gibt so viele Dinge, über die man eigentlich sprechen müsste in diesen Tagen. Zum Beispiel über die tägliche Gewalt gegen Flüchtlinge. Seit Jahresbeginn verging in Deutschland praktisch kein einziger Tag ohne einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim. Und es grenzt an ein Wunder, dass es bisher noch keine Toten gab. Nur öffentlich gesprochen wird darüber so gut wie gar nicht. Glauben Sie nicht? Schauen Sie nach. Spielen wir hat Angst vom schwarzen Mann. Und alle rennen weg, weil man schon ziemlich schlecht Deutsch sein kann. Dieses Land gleich einer Kanalisation, der so lange in der Scheiße schlimm hat sich dran gewöhnt. Nicht nur unten ist es dreckig, auch privat läuft's bei dir über. Bei faschistischem Gedankengut schauen wir kurz drüber. Denn wir sind die Klempner, Diagnose hat verstopft. Egotronik, alles Scheiße, der Scheiß wird jetzt rausgebrochen. Racial Profiling ist mit kategorisiert. Der Mensch auf deutscher Weise, der Farbe sortiert. Doch benennen wir jetzt beim Namen, was passiert ist. Rassismus, seid ihr Deutsche lediglich. Das ist die Antwort auf Sexismus. Die Antwort auf so Scheiße ist, die selbst komplette Scheiße ist. Dann kümmere ich mich drum, dass der Rassist auf deine Scheiße frisst. Scheiße bleibt Scheiße, ich hab's schon mal gesagt. Gestorben 2017 auf dem deutschen Grab. Deutschland ist nicht irgendeine Phrase. Nie wieder Deutschland, ich meine es, wie ich sage. Deutschland kaputt. Wir boxen Deutschland zu Schutz. Deutschland ist, wenn Faschokopf gefeiert werden. Deutschland ist, wenn wieder Flüchtlinge sterben. Deutschland ist, wenn man alles nicht erkennt. Und wenn man den Rassismus nicht als solchen benennt. Deutschland ist, wenn Faschokopf gefeiert werden. Deutschland ist, wenn wieder Flüchtlinge sterben. Deutschland ist, wenn man alles nicht erkennt. Und wenn man den Rassismus nicht als solchen benennt. Ihr hörtet gerade Egotronic, Scheiße bleibt Scheiße, mal wieder ein Gruß von mir an alle Patrioten, Patriotinnen hier im Lande, aber auch weltweit, aber es ist, dieses Lied ist natürlich speziell auf Deutschland bezogen und damit sind auch unsere lieben Genossinnen von der Deutsche Patriotinnen Völkischen Front gemeint, ja, ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Im Folgenden hört ihr einen kleinen Werbebeitrag, und zwar werdet ihr etwas von unserem ewigen Praktikanten zu den Protesten gegen die IAA hören, also die Internationale Automobilausstellung, passend zum Thema. Danach bin ich wieder dabei. Die Fußnote. Heute, was ist eigentlich die IAA? Die IAA steht kurz für die Internationale Automobilausstellung und wird seit 1897, einmal jährlich vom VDA, also dem Verband der Automobilindustrie, ausgerichtet. Das Ganze findet, wie gesagt, jährlich statt und es gab eigentlich nur einen Zeitraum von 1939 bis 1951, wo die IAA ausgefallen ist. Seit 1991 wird zudem die IAA quasi zweimal ausgerichtet, zum einen für Nutzfahrzeuge und zum anderen für Personenwagen. Ja, bisher fand die IAA für Personenwagen, um die es jetzt im Genaueren geht, immer in Frankfurt statt, dieses Jahr zum ersten Mal in München. Ja, was wird auf der IAA gemacht? Kurz Autos ausgestellt, beziehungsweise nicht nur Autos. Letztendlich feiert sich die Industrie der Automobile, also die Autoindustrie, derbe ab und präsentiert auf dem Gelände Neuerungen, Konzeptautos. Außerdem wird auf der IAA die zukünftige Ausrichtung maßgeblich mitbestimmt. Und ja, es ist so Meet and Greet für die weltweite Automobilindustrie, um zu gucken, wo es hingeht. Ja, was ist dabei das Problem? Besonders wenn man jetzt in den Medien die ganze Zeit hört, dass in den letzten Jahren die Elektromobilität immer weiter in den Vordergrund gerückt wird, das grüne Konzept da ausgearbeitet wird. Eigentlich sollte man dies doch supporten, weil das ja genau das Forum sei, wo Nachhaltigkeit in entscheidendem Maße reingebracht werden kann. Das kann Mensch so sehen, ist jedoch ein sehr technokratischer und in der Welt, wie wir sie hier kennen, leider so nicht ganz möglicher Ansatz. Weil zum einen eigentlich seit knapp 10 Jahren die IAA es regelmäßig und ganz lange verschlafen hat, ein Elektromobilitätskonzept auf der Ausstellung vorzustellen. Ich kann mich an mehrere Jahre erinnern, wo immer wieder die Enttäuschung groß war, weil die Elektrosparte doch wieder so dermaßen klein ist. Aber das viel größere Problem ist einfach, dass das Ganze in eine vollkommen falsche Richtung geht und wie überhaupt die gesamte Diskussion der Elektromobilität, die IAA letztendlich die Manifestation darin ist, dass sich die großen Automobilhersteller an ihr derzeitiges Mobilitätsmonopol mit aller Macht klammern. So, es wird auf der IAA nicht darüber diskutiert, was wirkliche zukunftsweisende Mobilitätstechnologien wären, weil dies gar nicht im Interesse der kurzfristigen Profitmaximierung ist. Es wird nicht darüber diskutiert, dass wir auf ein massives Lithiumproblem zusteuern. Wo wird all das Lithium hergenommen für die Akkus, auf die momentan stattfindet? Ja, was ist überhaupt mit dem steigenden Energieaufwand? Ist die Elektromobilität nicht doch, wie es eigentlich die ganze Zeit schon gesagt wurde, nur eine Brückentechnologie? Wir stürzen uns derart auf die Elektromobilität, dass wir vollkommen vergessen, dass sich eigentlich ein Elektroauto nach zehntausenden Kilometern erst rechnet im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Und ja, bis dahin muss man schon einen neuen Akku kaufen. Super gemacht, wird auf der IAA nicht genannt. Zudem, ja, andere Konzepte werden maßgeblich ausgeblendet. Und ganz zu schweigen davon, dass auch hier wieder dieses kapitalistische Prinzip derart gefeiert wird. Dieses Prinzip, dass jetzt gerade in der Pandemie, während Millionen Menschen in die Kurzarbeit gedrängt wurde, die großen Unternehmen wie BMW sich Milliarden an Dividende für die Aktionäre ausgegeben haben, ja, es wird auf der Autoindustrie halt letztendlich manifestiert gefeiert. Dementsprechend gilt es eigentlich nur zu sagen, um auch darauf deutlich zu machen, dass dies nicht die Lösung ist, dass wir von der Automobilindustrie keine Lösung für die Klimaproblematik finden werden, gilt es ganz klar, an den Protesten dagegen teilzunehmen. Deswegen kommt nach München am 6. bis 12. September, connectet euch vorher mit den örtlichen Klimagruppen, ihr werdet sie schnell finden und zeigt der Automobilindustrie so, dass wir keinen Bock mehr drauf haben, dass wir auf eine Mobilitätswende angewiesen sind, sollten wir jemals diesen Planeten retten wollen. Und deswegen gilt es, die IAA in ihren Grundfesten zu erschüttern und dafür zu sorgen, dass die Feierlichkeiten zum Desaster werden. Das war die Fußnote. Nun kommen wir zu in eigener Sache. Eigentlich hatten wir ja mal so auch diese Rubrik. Es gibt keinen Jingle, aber das macht nichts. Wir haben diese Kategorie auch nicht oft benutzt bis jetzt. Von daher braucht es auch nicht so wirklich einen Jingle. Aber es passt jetzt gerade rein. Und zwar haben wir jetzt auch gerade Proteste gegen den Klimawandel gehabt in Überregionales. Und ja, genau. Wir bleiben eigentlich nah am Thema dran. Und zwar, wie ihr ja wisst, hatten wir ja auch schon berichtet, gibt es ja aktuell das Klimacamp, ein Klimacamp in Karlsruhe, sowie in einigen anderen Städten in Deutschland auch. Genau, es gibt dieses Klimacamp, findet immer noch statt, geht vorbei. Und zwar jetzt aber zu meinem eigentlichen Anliegen. Am 8. Juli diesen Jahres gab es dort eine Kundgebung in Solidarität mit Ella. Ella ist eine Aktivistin, die im Dannenröder Wald sich engagiert hat und die bei einer Räumung von einem Baumhaus, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, natürlich mit der Polizei in Kontakt gekommen ist und der jetzt Haft droht, beziehungsweise sie in Untersuchungshaft ist. Also, wie gesagt, gab es auf dem Klimacamp am 8. Juli eine Kundgebung dazu und Genossen, Genossinnen von der Annika, also Anarchistin in Karlsruhe, haben einen Redebeitrag dazu gehalten, in dem sie zumindest eine Kritik an Gefängnissen und dem Knastsystem formulieren. Genau. Und das ist ja das Thema Strafe und Neste ist ja auch ein hoch anarchistisches Thema. Anarchistinnen, wie ihr vielleicht schon wisst, lehnen den Knast, also Gefängnisse, grundsätzlich ab und wollen hin zu anderen Möglichkeiten, unerwünschtes Verhalten einer Gesellschaft. Also wie wir damit anders umgehen können, ohne zu strafen. Es wird mir alles nur nicht besser. Ich will maßlos randalieren. Die Frage quält mich täglich. Wann wird endlich was passieren? Die deutsche Mitte wird politisch. Und das ekelt mich schon an. Ob Greta Thunberg oder das Fahrverbot. Jetzt wollen die wirklich an unserem Wohlstand dran. Ich finde es geil, wenn freitags 1000 Schüler demonstrieren. Ich hoffe nur, dass sie sich endlich mal radikalisieren. Was ist das für ein Witz? Was erzählt der Sänger da? Ich fand die ja mal cool. Jetzt solidarisiert er sich mit Fridays for Future. Ich bin nicht immer straight, bin sogar manchmal ziemlich krumm. Wenn dich das schon stört, ja dann hör mal zu. Ich fand auch Risos Video gar nicht dumm. Ein bisschen Stress ist genau was fehlt und ich zieh mir das gern rein. Wenn dir die Jugend heute zu friedlich ist, mir fällt selbst den ersten Stein. Ich hab da auch so Differenzen, ich find auch gar nicht alles gut. Aber es ist mir sehr viel lieber als AfD-Nazis und was der Rest hier so tut. Ich find es geil, wenn freitags 1000 Schüler demonstrieren. Schreibt uns ne Mail, wir helfen euch zu radikalisieren. Ich fänd es geil, wenn freitags 1000 Steine fliegen. Ich folg euch dann bei YouTube, denn ich mag gar nicht im Bett zu liegen. Genau. Aber ich lasse den Genossen, der den Vortrag gehalten hat und auch netterweise aufgezeichnet hat, einfach mal selbst zu Wort kommen. Während des Beitrages hörtet ihr noch Alle Scheiße, also die Band, mit ihrem Fridays for Future Song. Liebe alle, heute sprechen wir hier um unsere Unterstützung für Ella, die seit mehr als 7 Monaten in Untersuchungshaft sitzt und erst vor einigen Tagen zu mehr als 2 Jahren Haft verurteilt wurde, zu signalisieren. Wir möchten auf diesem Weg unmissverständlich klarstellen, dass wir auf ihrer Seite stehen. Auf der Seite derjenigen, die vom Staat mit Knast bestraft werden, weil sie dem Kapitalismus und der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen aufrecht entgegentreten. Mehrere Protestaktionen und Unterstützungsaufrufe folgten dem Urteil. So auch heute in Karlsruhe. Ella ist nicht allein. Ende März 2020 befanden sich mehr als 46.000 Menschen gefangen in deutschen Knästen. Nur weniger dieser Gefangenen erhielten eine solche Unterstützung wie Ella. Während bis in die 70er Jahre eine grundlegende Kritik an der Institution Knast noch häufig ein Bestandteil radikaler Kritik war, wurde dies in den letzten Jahrzehnten zunehmend verwässert und über die Formeln von politischen Gefangenen und eigenen politischen Gefangenen das Prinzip Gerechtigkeit durch Strafe auch hier zunehmend akzeptiert. Allerdings ist der Knast nicht in erster Linie ein Ort zur Wiedererlangung persönlicher Stärke oder ein Ort, an welchem Menschen lernen, mit sich und ihren charakterlichen Eigenschaften umzugehen. Der Knast ist ein Prinzip. Ein Prinzip, das vor allem auf diejenigen wirken soll, die nicht hinter den Mauern sitzen. Wir als Anarchistinnen lehnen dieses Prinzip und die damit verbundene Akzeptanz der Institution Knast grundlegend ab. Gerne wird das Bild projiziert, dass dieses Prinzip ein uraltes wäre. Ein Blick in die Geschichte dieser modernen Institution in Europa beginnt im 17. Jahrhundert. Während im vorkapitalistischen Zeitalter Gefangenschaft höchstens ein temporärer Zustand war, entwickelte sich mit der Umwandlung der wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse und einem angeblich steigenden Niveau der Zivilisation die Idee von Gefängnis und Verwahrung. Der Aspekt der voranschreitenden Zivilisierung nähert sich hauptsächlich daher, dass das System Gefängnis scheinbar humaner ist als manch grausame und bestialische Bestrafungsmethode der Vergangenheit. Dies ist jedoch eine rein oberflächliche Betrachtung. Die Zerstörung sozialer Bindungen und deren psychische Folgen sowie ein drohender dauerhafter Ausschluss aus der Gesellschaft werden durch eine subjektive Sicht der Bestrafenden kleingeredet. Zudem gab es in vorkapitalistischen Gesellschaften genauso die Sanktionen, welche auf Wiedergutmachung setzten. Oftmals wird der Knast als Ort verkauft, an welchem diejenigen eine Strafe verbüßen, die der Gesellschaft einen Schaden zugefügt haben oder an der Beschädigung beteiligt waren. Zuletzt werden laut der aktuellsten Statistik 2016 bundesweit 7.678 Menschen wegen Schwarzfahrens verurteilt und eingeknastet. Zumeist nicht, weil sie sich dabei beschädigend verhalten hätten, schlicht, weil sie die Strafe nicht zahlen konnten. Knast ist ein Prinzip, niemals eine Lösung. Knast wirkt, wenn der Knast im Kopf eure Zelle ist. Der zweite Aspekt, dass durch die industrielle Revolution und die damit einhergehende Entwicklung von Lohnarbeit sowie dem sichtbar werdenden Proletariat die bürgerliche Klasse ihre privilegierte Position stärken und ihre Herrschaft sichern möchte, nimmt hingegen eben eine zentrale Position ein. Bis heute stammt der größte Teil der Gefangenen aus ökonomisch prekären Situationen. Allein die Methoden des Strafvollzugs haben sich nicht gewandelt. Am Anfang waren es vor allem Straflager, die dazu dienten, die Arbeitskraft der Gefangenen in die Produktion zurückzuführen und diese auf ihre Zukunft auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten. Mit der zunehmenden Technologisierung wurden die Methoden verändert. Inzwischen geht es in der Hauptsache um psychologische Formen der Resozialisierung und Abschreckung. Doch was steht hinter diesen Prinzipien? Das Prinzip Recht, das vielmehr ein Prinzip von Verboten, Ausschlüssen und Bestrafungen, denn von Rechten ist, suggeriert, dass es einen Konsens über das Verhalten und die Beteiligung aller in der Gesellschaft gäbe. Dieser Konsens speist sich jedoch lediglich aus den Gesetzen einer privilegierten Minderheit, die stets das Ziel verfolgen, alle anderen ihren Vorstellungen von Gesellschaft zu unterwerfen. Wie eingangs beschrieben, basiert dieses Konstrukt auf der Basis, dass das Bürgertum seine Privilegien schützt. Während es zu Anfangszeiten in der Hauptsache Landstreicherinnen und das Lumpenproletariat waren, hat sich die Vielfalt gesellschaftlicher Randgruppen mit fortlaufenden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen ebenso erweitert. Drogenabhängige, extreme Rechte, Arbeitslose, Linksradikale, Fußballfans, Flüchtlinge, die Liste lässt sich fortschreiben. Das dazugehörige Prinzip blieb bis heute stets das gleiche. Ein Bild einer angeblich guten Gesellschaft, die sich gegen alles Böse wehrt, wie man es in der Hauptsache in Bezug auf religiöse Sekten kennt. Zur Rechtfertigung werden stets Mörder und Kinderschänder vorgeschützt. Doch diese stellen eine absolute Minderheit in der Knastgesellschaft dar. Bei dieser Schwarzmalerei werden politische und ökonomische Prozesse und vor allem Aufstände stets als individuelles Fehlverhalten dargestellt. Durch die verhängten Strafen sollen die Täter zur Wiedereingliederung in die Gesellschaftsordnung umerzogen werden. Oder sie werden als dauerhaft schädigende Elemente gar dauerhaft aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Da es sich jedoch niemals allein um ein individuelles Fehlverhalten handelt, dienen die verhängten Strafen zudem der Abschreckung, auf dass sich weder der Täter noch andere Teile der Gesellschaft in Zukunft ähnlich verhalten. Hier zeigt sich deutlich die Idee reaktionärer, konservativer Gesellschaften, die sich jeder Form der Veränderung verwehren. Oder habt ihr zu Lebzeiten von der Idee gehört, fest daran zu arbeiten, keine Knäste mehr zu brauchen? Sicher gäbe es viele Ideen, wie mit Menschen, die sich anderen gegenüber schlecht verhalten, umzugehen sein könnte. Der stetige Ausbau von Knaststrukturen und den damit verbundenen Gesetzen gegen alle, die sich nicht der vorgegebenen Norm unterordnen, hält bis heute an. Heute haben wir uns versammelt, um unsere Unterstützung für Ella auszudrücken. Ella ist Teil einer vielschichtigen Bewegung, die sich gegen die aktuelle Klimapolitik stellt und dabei nicht mehr nur auf Demonstrationen als Mittel des Ausdrucks ihres Unmutes setzt. Durch Akte des zivilen Ungehorsams wird der Aktivismus vom alleinigen Eingriff in den Diskurs hin zu einem direkten Eingriff in klimapolitische Entscheidungen und deren Umsetzung gewagt. Ella ist als Aktivistin einer Waldbesetzung gegen den Bau einer neuen Autobahn Teil dieser Bewegung, die sich durch Verschleierung ihrer Identität gegen die stetige Strafverfolgung der Unterdrückungsbehörden wehrt. Das Urteil gegen eine Person, deren Identität bis heute nicht geklärt werden konnte, oder der Versuch beispielsweise, das Tragen weißer Overalls zu verbieten, welche die Klimabewegung für ihre Aktionen bevorzugt nutzt, zeigt, wie gefährlich diese Bewegung und ihre Ausdrucksformen den Mächtigen wird. Nicht die Klimaschutzbewegung an sich, sondern die Teile, die sich in autonomen Strukturen organisieren. In seinem Kommentar in der FAZ beschreibt Helmut Schwan exemplarisch, wie diese politische Auseinandersetzung im Strafverfahren entpolitisiert wird. Es gehe nicht darum, ob die Teilnehmer des Protestcamps so etwas wie ein Notwehrrecht in Anspruch nehmen konnten, sondern allein um die Situation, als das SEK die Aktivistin zu Boden bringen wollte. Er verkennt dabei, dass in diesem Rechtsstaat ein Recht auf Notwehr in politischen Auseinandersetzungen nie existieren kann, da er sich sonst selbst abschaffen würde. Stattdessen verkürzt er die Situation. Die vorgeworfene Gegenwehr wird zum Akt der Gewalt stilisiert und ihrer vieldimensionalen Komplexität bewusst beraubt. Dabei ist der erste Akt der Gewalt entstanden, in dem schwer bewaffnete Beamtinnen Menschen gegen ihren Willen vom Ort entfernten. Die politische Auseinandersetzung beenden und Menschen ihre Freiheit entziehen. Diese Form der Gewalt, die im Gewaltmonopol des Staates manifestiert ist, spielt für Schwan keine Rolle. Wo fanden sich die Diplomatinnen ein, um ein gewaltvolles Handeln zu verhindern? Wo die staatlichen Mediatorinnen, die am Ende einen Fahrradweg verhandelten anstatt einer Autobahn? Richtig, sie fanden sich nicht ein. Denn Polizeigewalt und Knast sind eben keine Zufälle oder eine Art staatlicher Entgleisung. Beides sind Prinzipien des Staates, Prinzipien des Mächtigen und Privilegierten, um ihre Positionen und Funktionen zu schützen, ihren Reichtum zu sichern und Veränderung unmöglich zu machen. Es sei denn, sie lässt einen neuen Markt entstehen. Wie zu Beginn des Beitrags erwähnt, geht es nicht um individuelles Fehlverhalten der Aktivistin. Es geht darum aufzuzeigen, dass diese Formen der politischen Auseinandersetzung nicht gewollt sind. Dass jede Form der Verschleierung der Identität die Handlung des Strafsystems nicht einschränkt. Das Urteil zu über 2 Jahren Haft ist ein Zeichen an alle, die sich dieser Bewegung und diesen Aktionsformen anschließen. Dass auch sie die Härte des Knastsystems treffen kann und wird. In Schwans Kommentar äußert sich dies in der Drohung an Fridays for Future, die durch ihre Solidarität mit Ella den Rückhalt in der Gesellschaft verspielen und damit aus dem politischen Prozess ausgeschlossen werden sollen. Wir sprechen heute hier, da wir jegliche Form der Unterdrückung nicht hinnehmen werden und die Unterdrückung politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzung durch autoritäre Machtstrukturen ablehnen. Wir senden unsere solidarischen Grüße an Ella mit einer allgemeinen Kritik des Knastsystems. Die Freiheit liegt in der Revolte. Freiheit für Ella, Knäste zu Baulücken, Freiheit für alle Gefangenen. Solidarische Grüße an alle in den Knästen gehen raus von Annika. Anarchismus in Karlsruhe. Schildkrötenklette durch Röhren rutscht, wollen ihn Wildpflanzen fressen. Immer in Bewegung taucht, rennt und springt. Doch die Geschichte der Prinzessin kennt kein Kind. Ihr Name ist Peach, so viel ist bekannt. Sie ist zwar eine Prinzessin, doch regiert kein Land. Sie sitzt in einem Turm den ganzen Tag und alle paar Level ist der Mario am Start. Ganz schön langweilig, nichts Neues zu sehen, während alle anderen Abenteuer erleben. Doch das Kleid und die Krone sind nur Maskerade. Nur zu hübsch aussehen ist das Leben zu schade. Prinzessin Peach, Peach, so süß, so lieb. In echt hat sie das faustdick hinter den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach, so süß, so lieb, lieb. In echt hat sie das faustdick hinter den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Peach cruist mit dem Jetpack durchs Pilzkönigreich oder näht für Elsa ein silbernes Kleid. Nebenbei leitet sie einen Tierschutzverein. Das Getrampel auf die Schildkröten findet sie gemein. Sie gibt Geld mit Schlumpfine, schwimmt mit Ariel oder Hexe Bibi Blocksberg, weil es ihr gefällt. Manchmal pennt sie bis 12, beginnt der Tag halt später. Und abends trainiert sie mal. Marius Gegner. Sie weiß nicht, mag sie Hockey oder Fußball lieber. Außerdem programmiert sie Computerspiele. Sie backt Einhorntorten und Baklava. Hat Gürtel in Ringtungen und Kraft Maga. Einmal hat sie sich als Luigi verkleidet. Danach wollten die Brüder nie wieder streiten. Und ihr dachtet, bei Peach wäre gar nichts los. Sitzt im Turm und wartet nur auf Mario. Prinzessin Peach, Peach, so süß, so lieb. In echt hat sie es faustdick in deinen Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach, so süß, so lieb, lieb. In echt hat sie es faustdick in deinen Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach, so süß, so lieb, lieb. In echt hat sie es faustdick in deinen Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach, so süß, so lieb. In echt hast du es faustdick in deinen Ohren. Um gerettet zu werden, bist du Prinzessin nicht geboren. Ihr hörtet Zucchini, Prinzessin Peach. Ja, wer war das wohl, wo jetzt neue Musik macht? Das überlasse ich euch. Aber Hörerinnen unserer Sendung werden von dieser Künstlerin schon einiges bei uns in der Sendung gehört haben. Aber jetzt weiter beim Thema. Und zwar so ein bisschen, eigentlich nicht direkt, eigentlich thematisch ja immer noch passend zur Repression, aber nicht direkt mit dem Thema Klimawandel, Klimagerechtigkeit und so weiter und so fort. Genau, und zwar hatten wir ja vor 2 Monaten, beziehungsweise ich hatte ja ein Interview mit Jan aus Nürnberg geführt, dem, wenn ihr euch erinnert, ja Knast, also Gefängnis droht, also eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten wegen dem Anschreien von Polizistinnen. Der Haftantritt hätte am, jetzt muss ich nochmal kurz schauen, der Haftantritt hätte am Donnerstag, den 29.07.2021 angetreten werden sollen. Das hat jetzt nicht stattgefunden, erfreulicherweise. Es war eine Kundgebung in Nürnberg. Also es wurde eine Kundgebung organisiert, die dann ausgefallen ist. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Es ging da um Konflikte um den Jannitzer Platz. Das ist ein Platz, der in einem stark gentrifizierten Stadtteil liegt, wo sich aber immer noch alteingesessene BewohnerInnen und die Subkultur beziehungsweise Menschen, was heißt beziehungsweise und Menschen, die sich halt einfach jetzt vielleicht nicht, sich nicht in den Cafés auf dem Platz einfinden können, um dort teure Getränke zu trinken, also die diesen öffentlichen Platz nutzen, und da gibt es schon eine ganze Weile so ein bisschen einen Kampf um diesen Raum, damit der von allen genutzt werden kann und nicht nur verzahlungskräftige Kundschaft, die dann in den Cafés und Bars halt mal für 3 bis 4 Euro sich ein Bier reinzischen können oder sonst irgendwas, sondern halt Menschen wie du und ich, die das vielleicht nicht jeden Tag tun können und dann ihr eigenes Bier oder eigene Getränke mitbringen und vielleicht halt auch mal Musik hören und so weiter und so fort. Genau, wie gesagt, glücklicherweise musste Jan noch nicht in den Knast. Ich denke, soweit ist aber klar, dass Jan weiterhin Unterstützung braucht. Wer weiß, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es jetzt doch nochmal eine Verhandlung darüber, dass er nicht ins Gefängnis muss. Muss man weiter abwarten. Und ich rufe euch hiermit auf, euch weiterhin zu informieren. Bleibt dabei an der Sache. Achtet auf Ankündigungen. Fahrt auch, wenn es irgendwelche Aktionen gibt, gerne auch mal nach Nürnberg. Das sind nette Leute. Infos findet ihr unter anderem auf der Suche.blackblocks.org oder auf der Facebook-Seite von Auf der Suche Nürnberg. Aber ihr könnt natürlich auch schauen unter Hashtag Jamnitzer und Hashtag No Cops, No Stress. Und jetzt erstmal wieder Musik und dann geht's weiter. Musik. Ja, was ich noch vergessen habe, natürlich könnt ihr das Interview von vor 2 Monaten auch gerne unter radioa.noblogs.org euch nochmal anhören, wo ihr auch etwas über den Konflikt vom Jamnitzer Platz hört und wie gesagt, wie sich das alles so im Prozess von Jan so alles abgespielt hat. Jetzt weiter mit Daisy Chan. Daisy Chan, kaputt ist schön. Leider erreichte uns die traurige Nachricht, dass Esther Becerano in den letzten Tagen verstorben ist. Zum Gedenken an sie lesen wir euch den Nachruf vor aus der jungen Welt von Nina Hager. Trauer um Esther Becerano, Antifaschistin und Auschwitz-Überlebende im Alter von 96 Jahren verstorben, von Nina Hager. Am Samstagmorgen verstarb, wie der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank Meron Mendel auf Twitter mitteilte, Esther Becerano in Hamburg. Die Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau, die aktive Antifaschistin, Ehrenvorsitzende der BVVN BDA und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees Deutschland, wurde 96 Jahre alt. Noch im hohen Alter war sie aktiv, engagierte sich politisch, sprach vor Jugendlichen und bei Veranstaltungen, trat als Sängerin auf, Veranstaltungen wie zum Beispiel den Pressefest der UZ, der Zeitung der DKP, auf. Man darf nicht schweigen und vergessen, erklärte sie mit Blick auf die Zeit des Faschismus immer wieder. 2017 schlug sie die DKP als ihre Spitzenkandidatin zu den Bundestagwahlen vor. Aus gesundheitlichen Gründen musste Esther Becerano ablehnen. Zuletzt hatte sie sich Anfang des Jahres zum 76. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz zu Wort gemeldet. In den Tagesthemen hatte sie die Jugend ermahnt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, damit sich nicht wiederholt. Abschließend erneut gefordert, dass der 8. Mai als Tag der Befreiung zum Feiertag erklärt wird. Ein Jahr zuvor hatte sie in einem offenen Brief an die Regierenden und alle Menschen, die aus der Geschichte lernen wollen, denn sie an den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin gerichtet und entschlossenes Handeln gegen Rechts, gegen Kriege, Diskriminierung und Rassismus und Ausbeutung gefordert. Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Nazi-Parolen gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren. Wir wollen uns nicht gewöhnen an Meldungen über antisemitistische, rassistische und menschenfeindliche Attacken in Berlin und anderswo, in Halle wo nur stabile Türen die jüdische Gemeinde schützen, aber zwei Menschen ermordet werden. Diese Betroffenheit muss zum Handeln führen. Es muss gefragt werden, wie es so weit kommen konnte. Es muss gestritten werden für eine andere, bessere Gesellschaft ohne Diskriminierung, Verfolgung, Antisemitismus, Antiziganismus und Ausländerhass. Nicht nur an Gedenktagen. Sie forderte, dass die Diffamierung von Menschen und Organisationen aufhört, die entschlossen gegen Rechtes handeln. Was ist gemeinnütziger als Antifaschismus? Es ist auch unerträglich, wenn ein paar Antifa-Aufkleber in Schulen Anlass für Denunziation über Petzportale von neurechten Parteien sind. Niemand sollte für antifaschistisches Handeln, für gemeinsame Aktionen gegen den Hass, gegen alte und neue Nazis diskreditiert und verfolgt werden. Ich fordere, der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit 7 Jahrzehnten. Und hilft vielleicht endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, Niederschlagung des NS-Regimes. Wie viele andere aus den Konzentrationslagern wurde auch ich auf den Todesmarsch getrieben. Erst Anfang Mai wurden wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken. Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Und dann kann ein Bundespräsident vielleicht irgendwann sagen, wir haben aus der Geschichte gelernt. Die Deutschen haben die entscheidende Lektion gelernt. Sie wird allen Antifaschistinnen und Antifaschisten fehlen. Nun wollen wir euch eine Vorlesung von Isabel Scherano abspielen, um ihr zu gedenken und euch nochmal einen Eindruck von ihrem Schaffen zu geben. Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich und ich möchte euch ein bisschen etwas vorlesen aus meinem Buch Erinnerungen. Auschwitz. Wir kamen in ein sogenanntes Sammellager. Innerhalb einiger Tage waren wir schon über 1000 jüdische Menschen und wurden in Viehwaggons auf Transport geschickt. Wohin der Zug fuhr, wussten wir nicht. Die Waggons waren überfüllt. Man konnte sich kaum bewegen. Und wenn man mal austreten wollte, musste man über die Menschen steigen, um an die in einer Ecke stehenden Kübel zu gelangen. Die Luft in den Waggons war miserabel. Im Lauf der Zeit wurde sie immer schlechter. Viele alte und schwache Menschen starben auf dem Transport. Wie lange wir fuhren, weiß ich nicht mehr. Der Zug hielt mehrmals. Durch das kleine vergitterte Fenster konnten wir nicht erkennen, wo wir hielten. Jedes Mal dachten wir, jetzt sind wir erlöst. Jetzt können wir der stinkigen Luft entfliehen. Aber dann fuhren wir wieder weiter. Nach ein paar Tagen nicht beschreibbaren Erlebens hielt der Zug endlich. Am 20. April 1943. Und die Türen der Waggons wurden geöffnet. Wir stiegen aus den Waggons. Einige zivilgekleidete Männer begrüßten uns zunächst ganz freundlich. Es hieß, wir kämen in Arbeitslager, Frauen und Männer getrennt. Etwas entfernt von der berühmten Rampe standen einige Lastautos. Die Männer, die wir für Vorarbeiter hielten, sagten, wer krank oder gehbehindert sei, soll auf die Lastautos steigen. Außerdem sollten das auch Mütter mit kleinen Kindern, schwangere Frauen und Frauen über 45 Jahre tun, da der Weg zum Lager ziemlich lang sei. Viele stiegen auf die Wagen. Einige junge Menschen, die mit ihren Eltern mitgehen wollten, wurden von den Männern zurückgehalten. Sie sollten ins Lager laufen. Die Autos fuhren in die Gaskammer, was wir damals noch nicht wussten. Männer und Frauen, die zurückblieben, wurden getrennt. Die Männer gingen in ein anderes Lager. Als wir durch das Tor kamen, wurden wir von SS-Frauen und SS-Männern mit folgenden Worten begrüßt. So, ihr Saujuden, jetzt werden wir euch mal zeigen, was Arbeiten heißt. Sie trieben uns in eine große Halle, die sogenannte Sauna. Wir mussten unsere Kleider ausziehen. Die Koffer mussten wir auf der Rampe stehen lassen. Die SS-Männer blieben dabei, als wir uns auszogen und amüsierten sich anscheinend köstlich, während wir vor Scham anfingen zu heulen. Im nackten Zustand wurden uns die Haare geschoren. Wir wurden dadurch so entstellt, dass man den einen oder anderen gar nicht wiedersehen und wiedererkannte. Dann mussten wir unter eine kalte Dusche und hinterher gingen wir in einen Heißluftraum, in dem man fast erstickte, um zu trocknen. Wir standen nun in einer Reihe und warteten, dass uns eine Nummer auf den linken Arm eintätowiert wurde. Ich bekam die Nummer 41.948. Namen wurden abgeschafft. Wir waren nur noch Nummern. Nachdem man uns die Sträflingskleider ausgeteilt hatte und wir uns angekleidet hatten, wussten wir schon, dass wir hier in einem Konzentrationslager waren. Solche Kleidung trägt man nicht in einem gewöhnlichen Arbeitslager. Wir waren in dem von Deutschland besetzten Polen, in Auschwitz, im Lager Birkenau. Nachdem alle Prozeduren in der Sauna beendet waren, wurden wir auf verschiedene Blocks verteilt. Meine Freundinnen und ich kamen auf einen Block, der in viele Kojen eingeteilt war. In jeder Koje lagen etwa 8 bis 10 Frauen. Man muss sich vorstellen, dass diese Blocks frühere Pferdeställe waren. Wir lagen auf Holzbrettern, ohne Stroh, ohne Decken. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehe mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Die Menschen, die schon längere Zeit in Auschwitz-Birkenau waren, sahen abgemagert, schwach und krank aus. Viele hatten ständigen Durchfall. Das war bei der Kälte und dem schrecklichen Essen auch gar kein Wunder. Zum Frühstück aßen wir einen Teil unserer Ration Brot, die am Abend verteilt wurde. Dazu gab es ein braunes Gesöff, was Tee sein sollte. Becher gab es nicht. Jeder Häftling hatte eine braune Emailschüssel, die zum Essen und zum Trinken benutzt wurde. Manchmal sogar, um sich darin zu waschen. Nach dem Appell am Morgen, bei dem festgestellt wurde, ob alle Häftlinge vorhanden sind, gingen wir in Kolonnen durch das Tor zur Außenarbeit. Eine völlig sinnlose Arbeit hatten wir zu verrichten. Auf einem Feld mussten wir große Steine zusammentragen. Die Steine waren so schwer, dass einige Frauen schlapp machten. Die SS hatte kein Erbarmen. Sie hatten ja gelernt, wehrlose Frauen zu prügeln und waren noch stolz auf ihre Taten. Ich glaube, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, aus dieser Kolonne rauszukommen, wäre ich wohl elendig zugrunde gegangen. Bevor ich ins Mädchenorchester aufgenommen wurde, sang ich für einige Blockältesten Lieder von Schubert, Bach, Mozart und anderen Komponisten. Dafür bekam ich immer ein Stück Brot oder ein Stückchen Wurst extra. Als dann die Dirigentin Tschaikowska, auch eine polnische Gefangene, eines Tages bei den Blockältesten nach Musikerinnen suchen musste, wurden meine Freundinnen Hilde Grünbaum, Silvia Wagenberg und ich vorgeschlagen. Wir gingen also zur Prüfung in die Musikbaracke. Ich konnte Klavier spielen. An die Blockflöte, die ich auch spielen konnte, habe ich damals gar nicht gedacht. Frau Tschaikowska sagte zu mir: Ein Klavier gibt es hier nicht. Wenn du Akkordeon spielen kannst, dann kannst du im Orchester mitmachen. Ich hatte nie zuvor ein Akkordeon in der Hand, aber ich sagte trotzdem, ich könne spielen. Und so versuchte ich, den deutschen Schlager »Du hast Glück« bei den Frauen Bellamy zu spielen, der damals brandaktuell war. Und es gelang mir sogar, die richtigen Akkorde zu treffen. Das war wie ein Wunder. Auch meine Freundinnen wurden akzeptiert. Hilde als Geigerin, Silvia als Flötistin. Und so zogen wir drei in die Baracke, in der die Musikerinnen schliefen. Die sogenannte Funktionsbaracke. Alle Funktionärinnen, Läuferinnen, Dolmetscherinnen, Schreiberinnen, Frauen, die in den Effektenkammern arbeiteten, und die Musikerinnen wohnten in dieser Baracke, in der richtige Betten standen. Die Effektenkammer war voll mit Kleidern, mit Schuhen, Waschmitteln, Kosmetiksachen, kurz allem, was die Nazis von den Transporten aus ganz Europa erbeuteten. Dort wurde alles sortiert und verpackt und heim ins Reich geschickt, zum Winterhilfswerk oder zu sonstigen Hilfseinrichtungen. Bei den Frauen, die in den Effektenkammern arbeiteten, konnten sich die Häftlinge Pullover, Mäntel, Unterwäsche, Seife, Zahnbürsten und vieles mehr mit Brot, mit Wurst oder mit Margarine kaufen. Ich kaufte mir auch einmal einen Pullover für einen ganzen Laib Brot, die ganze Wochenration, weil ich so schrecklich fror. Ich hungerte eine ganze Woche, aber der Pullover wärmte mich. Ich trug ihn eine lange Zeit. Das Essen im Orchester war das gleiche wie in allen Blocks. Morgens Tee, mittags bzw. abends eine Suppe, die nur wegen der Wärme gegessen wurde. Sie bestand aus Wasser mit Kartoffelschalen oder aus Brennnesseln und anderen ungenießbaren Kräutern. Wir aßen diese Suppe, schmeckte sie auch noch so scheußlich. Das Orchester war damals, als ich dazu kam, noch nicht in der Lage, irgendwelche Musikstücke zu spielen. Wir übten erstmal mindestens 3 Wochen. Danach mussten wir morgens am Tor stehen und Märsche spielen, wenn die Arbeitskolonnen aus dem Tor marschierten. Und abends, wenn die Kolonnen von der Arbeit wieder zurückkamen. Manchmal kam Besuch ins Lager. Die SS prahlte mit ihrem Orchester und stellten es den Hohen Bonzen vor, den SS-Obersturmführern, die mal sehen wollten, wie Menschen geschunden, gefoltert und ermordet werden. Beim Appell wurden oft Selektionen vorgenommen. Da kam der Oberstabsarzt Mengele mit seinen Helfern. Er stand vor uns. Und wenn er vor einem Häftling seine Hand nach rechts bewegte, so war er für die Gaskammer fällig. Die Handbewegung nach links bedeutete, dass man noch eine Galgenfrist bekam. Denn niemand wusste, ob und wann man selbst ins Gas geschickt würde. Wo stehst du bei der Tür? Wo stehst du bei der Tür? Lass mir sich überbeten, komm rein zu mir. Lass mir sich überbeten, komm rein zu mir. Überbeten, wo stehst du bei mein Fenster? Wo stehst du bei mein Fenster? Lass mir sich überbeten, bist bei mir der Schönste. Lass mir sich überbeten, bist bei mir der Schönste. wir beten Golfe-Pamaranzen, Golfe-Pamaranzen. Lass mir sich übergeben, lass mir gehen tanzen. Lass mir sich überbeten, lass mir gehen tanzen. Überbeten, überbeten, stell den Samovar, stell den Samovar. Lass mir sich überbeten, sei schon nicht kein Narr. Lass mir sich überbeten, sei schon nicht kein Narr. Sag überbeten, überbeten, genug schon sein wie Goyim, genug schon sein wie Goyim. Lass mir sag überbeten, lass mir sein Chaverim. Lass mir sag überbeten, lass mir sein Chaverim. Sag überbeten, überbeten, wo stehst du bei der Tier? Wo stehst du bei der Tier? Lass mir sag überbeten, komm rein zu mir. Lass mir sag überbeten, komm rein zu mir. Wenn neue Transporte ankamen, die für die Gaskammer bestimmt waren, mussten die Musikantinnen am Tor stehen und Musik machen. Aus ganz Europa kamen die Menschen und fuhren direkt ins Gas. Als diese Menschen in den Zügen an uns vorbeifuhren und die Musik hörten, dachten sie sicher, wo Musik spielt, kann es ja so schlimm nicht sein. Was für eine schreckliche psychische Belastung war das für uns, für das Orchester. Schlimm war auch für mich, dass inzwischen ein neuer Transport aus Griechenland eingetroffen war, mit dem Lilly und ihre Schwester kamen, die eine große Bereicherung für das Orchester darstellten. Lilly war Professorin der Musik und spielte fantastisch Akkordeon. Lilly konnte auch sehr gut Noten schreiben und arrangierte viele Musikstücke für das Orchester. Da wir nur ein Akkordeon zur Verfügung hatten, hatte ich den Platz als Akkordeonistin verloren. Denn ich konnte ja nicht halb so gut spielen wie Lilly. Mir fiel ein, dass ich auch Blockflöte spielen konnte. Und so war ich wieder gerettet. Nun wurde ich krank. Durch den Typhus war ich ziemlich geschwächt und anfällig. Es dauerte nicht lang, da bekam ich den Keuchhusten. Mit 18 Jahren und in dieser Situation war das gar nicht leicht. Blockflöte konnte ich während des Keuchhustens nicht spielen. Frau Tschaikowska wusste einen Ausweg. Sie beauftragte eine Gitarrenspielerin, mir die nötigsten Griffe beizubringen. Und so spielte ich dann Gitarre. Nun war ich ein halbes Jahr im Orchester. Beim morgendlichen Appell wurde folgende Bekanntmachung vorgetragen. Jeder, der arisches Blut in den Adern hat, soll sich bei den Blockältesten melden. Nach reichlicher Prüfung der Angaben würden diejenigen, die akzeptiert würden, in ein anderes Lager kommen, das kein Vernichtungslager sei. Was sollte ich also machen? Einerseits wollte ich mit meinen Kameradinnen zusammenbleiben. Andererseits würde ich vielleicht die einzige von meinen Freundinnen sein, die Auschwitz schon bald verlassen könnte. Nach reiflicher Überlegung kamen wir zum Entschluss, dass ich mich erstmal melde. Meine Freundinnen meinten, ich hätte geradezu die Pflicht zu versuchen, aus Auschwitz rauszukommen, damit ich später den Menschen erzählen könnte, was für schreckliche Verbrechen an uns begangen wurden. Von unserem Block war ich die Einzige, die sich meldete. Durch meine christliche Großmutter, väterlicherseits, war ich ein Viertel arisch. Nach 6 Wochen musste ich zu einer Untersuchung des Oberstabsarztes Mengele zwecks Überführung in das Frauenstraflager Ravensbrück. 70 junge Frauen hatten sich als halb- oder viertelarisch gemeldet. Wir wurden alle im Zug, diesmal nicht im Fiebergon, aber mit SS-Bewachung nach Ravensbrück gebracht. Der Abschied von meinen Kameradinnen fiel mir sehr schwer. Ravensbrück. In Ravensbrück kamen wir erst für 4 Wochen in Quarantäne. Wir brauchten nicht zu arbeiten. Das Essen war viel besser als in Auschwitz. Nach der Quarantäne wurden wir in einen anderen Block verlegt. Auf diesem Block befanden sich alle möglichen Häftlinge. Nun mussten wir wieder arbeiten. Zuerst arbeitete ich bei den Kohlen. Wir mussten die Kohlenlumpen aufladen, sie an eine bestimmte Stelle schieben und sie dann wieder abladen. Die Arbeit war sehr schwer und dreckig. Ich konnte das nicht lang schaffen. Ich arbeitete einen Monat dort und bewarb mich dann, um bei der Firma Siemens angenommen zu werden. Man musste dafür einen Test machen, der sehr leicht war. Und so wurde ich bei Siemens angenommen und fing sofort dort an zu arbeiten. Die Filiale der Siemens-Werke in diesem Konzentrationslager Ravensbrück war sehr, sehr groß. Ich arbeitete in Halle 4, wo Montagearbeiten durchgeführt wurden. Wir bauten Schalter für Unterseeboote. Als Vorarbeiter hatten wir Zivilistinnen, die jeden Morgen aus Berlin angereist kamen. 2 von diesen Vorarbeiterinnen waren besonders nett zu uns. Ich hatte das Glück, Frau Hinze, eine von den Netten, als Vorarbeiterin zu haben. Sie brachte uns oft etwas zu essen mit. Oder sie kümmerte sich um unsere Brust, indem sie sie mit nach Berlin nahm und sie dort in den Briefkasten steckte. Das war eine besonders große Hilfe für uns. Ich hatte nämlich noch eine Tante in Berlin. Sie war die Schwester meines Vaters. Sie war Halbjüdin und heiratete einen Arier und konnte deshalb den ganzen Krieg über in Berlin bleiben. Ich schrieb ihr einige Briefe, die Frau Hinze für mich beförderte. Fast 2 Jahre arbeitete ich bei Siemens. Im Januar 1945 wurde uns 70 Mischlingen gesagt, wir sollten in die Schreibstube kommen, um uns die roten Winkel abzuholen. Rote Winkel trugen die politischen Gefangenen. Im Kreis ihrer Enkel die alte Frau, zeigt mit erhobener Hand auf die Wälder, die dunklen weit über der Drau. Jetzt zeige ich euch euer Land. Jetzt zeige ich euch euer Land. Dort oben hab ich geschuftet am Hang, als ich ein Kind noch war. Bei der Christmette mit Glockenklang ging Eis von Rock und Haar. Ging Eis von Rock und Haar. Die Bergknappen kamen vom Lindenwirt und flüsterten leise mit List, dass sich in der Welt etwas ändern wird, dass nichts bleiben muss, wie es ist. Dass nichts bleiben muss, wie es ist. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffen und drei rote Pfiffen und drei rote Pfiffen im Wald. Drau heruntertrieb Mond um Mond, es brach der Faschistenkrieg aus. Da hatte ich nun einen Mann an der Front und hatte drei Kinder im Haus. Und hatte drei Kinder im Haus. Wie tönte da markiger Nazi-Gesang von deutschem Boden und Blut? Mancher Bursche in die Wälder entschwang. Ich trug Flugblätter unter dem Hut. Ich trug Flugblätter unter dem Hut. Der Gestapo war kalt und der Gauleiter schalt Partisanen im eigenen Land. Ich trug das Geflüster und Brot in den Wald. Sie haben mich LK genannt. Sie haben mich LK genannt. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffen und drei rote Pfiffen und drei rote Pfiffen im Wald. Winter war nass und uns wärmte der Hass. Viele sind sie, die Erde heut birgt. Wir haben dort oben gefochten am Pass, an unserer Befreiung gewirkt. An unserer Befreiung gewirkt. Der Krieg war vorbei, es war Stille im Land. Da waren die lautesten leis. Sie nahmen das Hitlerbild von der Wand, ihre Westen, die wuschen sie weiß. Ihre Westen, die wuschen sie weiß. Und ihr, meine Enkel, was hört ihr so stumm? Die alten, die kalten Berichte, wieder trampeln sie auf euren Rechten herum. Erinnert euch meine Geschichte. Erinnert euch meiner Geschichte. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffen und drei rote Pfiffen und drei rote Pfiffen im Wald. Die Judensterne, die wir vorher trugen, mussten wir abgeben. Ab sofort wurden wir zu Ariern erklärt. Es wurde sogar von einer eventuellen Entlassung gesprochen. Ab sofort durften wir Briefe und Pakete erhalten. Das Ganze war sowieso ein Schwachsinn. Wie viele Mischlinge hatte man schon ermordet, weil sie jüdischer Abstammung waren Und nun sollte ich mich als Arierin fühlen? In meinem Herzen blieb ich selbstverständlich weiter die Jüdin, nutzte jedoch die Vorteile meines neu erworbenen Ariertums voll aus, indem ich Pakete erhielt und Briefe schreiben konnte. Tatsächlich schickte meine Tante aus Berlin mir warme Unterwäsche und ein paar Pullis und auch was zum Futtern, was natürlich half, die letzten Monate in Ravensbrück etwas erträglicher zu machen. Frau Hinze erzählte mir, wie schlecht die politische Lage sei. Die Sowjets waren im Anmarsch auf Berlin. Der Krieg war für Deutschland schon fast verloren. An den vielen Fliegeralarmen merkten wir, dass die Nazis bald ausgespielt haben würden. Ende April 1945 ging folgende Nachricht von Block zu Block: Frauen, zieht euch Zivilkleider unter eure Häftlingskleidung. Wir werden in ein paar Stunden evakuiert, denn die Sowjets sind schon in der Nähe. Unsere kommunistischen Gefangenen, die in die Zimmerdecke eines Blocks ein Radio eingebaut hatten, waren genau über die politische Lage orientiert. Sie gaben uns die Informationen durch. 7 Mädchen erleben die Freiheit. Nun war es soweit. Alle Häftlinge, die noch einigermaßen gesund waren und laufen konnten, mussten aus dem Lager raus. Wir gingen tagelang in einer Kolonne durch Städte, Wälder, über Felder, auf dem Todesmarsch. An der Seite gingen die SS-Schergen mit ihren geladenen Gewehren. Wer hinfiel, wer nicht mehr laufen konnte, wurde gnadenlos von diesen Verbrechern erschossen, obwohl sie wussten, dass der Krieg schon fast zu Ende war. So gab es Häftlinge, die Folterungen, Krankheiten, Hunger und Kälte in einer langen Leidenszeit überstanden hatten, aber 5:55 von dieser Faschistenbande ermordet wurden. Wir marschierten innerhalb Mecklenburgs und kamen zu dem Konzentrationslager Malchow. Die Frauen aus diesem KZ reihten sich bei uns ein. Dabei trafen wir einige Freundinnen, die mit uns zusammen in Auschwitz gewesen waren. Ich fand meine beste Freundin Miriam Edel wieder. Wir gingen zu siebt in einer Reihe. Welche Freude, dass wir uns hier wieder trafen und der Freiheit vielleicht gemeinsam entgegengehen konnten. Die Nächte im April waren noch ganz schön kalt. Wir froren, weil wir ja kaum warm genug angezogen waren. Der Boden war kalt. Trotzdem legten wir uns auf die kalten Pflastersteine, denn wir waren von dem langen Laufen sehr erschöpft und freuten uns auf jede Rast. Nach etwa 5 Tagen Marsch hörten wir, wie ein SS-Mann zu einem anderen SS-Mann sagte, es dürfe nicht mehr geschossen werden. Nun beschlossen wir, die Kolonne zu verlassen und zu siebt alleine weiterzugehen. Eine nach der anderen versteckten wir uns hinter Bäumen und Sträuchern, als wir gerade durch einen Wald marschierten. Die Kolonne zog ohne uns weiter. Wir warteten eine Weile, bis die Gefahr vorbei war. Kein SS-Mann war zu sehen. Dann irrten wir durch den Wald, zogen unsere Häftlingskleidung aus und warfen sie weg. als wir auf eine Landstraße kamen, mischten wir uns unter die vielen Flüchtlinge, die mit kleinen Leiterwagen, voll bepackt mit Koffern und Bündeln, auf der Landstraße umherirrten. Viele wussten noch gar nicht, wohin sie eigentlich gehen sollten. Die Leute waren alle aus Berlin und Umgebung. Sie flüchteten vor den Russen. Wir gingen mit ihnen, bis wir in ein kleines Dorf kamen. In einem Bauernhaus baten wir um Unterkunft. Der Bauer erlaubte uns, in seiner Scheune zu übernachten. Noch erzählten wir niemandem, dass wir aus dem KZ kamen. Wir hatten große Angst, irgendein Nazi könnte uns wieder zu der Kolonne zurückbringen. Außerdem war ja der Krieg noch nicht beendet. Die SS kämpfte immer noch in den Wäldern. Nun schliefen wir im Heu und am nächsten Morgen wurden wir von dem Bauern geweckt. Er sagte zu uns: Wenn ihr links runter geht, kommt ihr zu den Amerikanern. Geht ihr nach rechts, da sind die Russen. Wir brauchten gar nicht lange zu überlegen, wohin wir gehen sollten, denn links von uns kamen zwei amerikanische Panzer die Straße runtergefahren. Wir nahmen unsere paar Sachen und liefen ihnen entgegen. Die amerikanischen Soldaten halfen uns auf die Panzer und begrüßten uns. Als wir ihnen unsere Nummern auf dem linken Arm zeigten, umarmten und küssten sie uns vor Freude, dass sie uns helfen konnten. Wir Mädchen sahen nicht gerade gut aus. Die meisten von uns waren sehr abgemagert. Einige fühlten sich wirklich schwach. Die Soldaten wendeten und fuhren zurück in das mecklenburgische Städtchen Lübsch. Shir shalom, mitzeh akadola. Orchester. Wir sind für euch unterwegs um die Welt. Jetzt geht unser Blick nach Brasilien und da haben wir euch einen Beitrag vom RDL Freiburg vom 6.7.2021, also letztes Wochenende. Und ich lese euch noch kurz den Text dazu vor, um was es da geht. Am Samstag, also letzte Woche Samstag, demonstrierten BrasilianerInnen und andere Unterstützende in der Freiburger Innenstadt zur Unterstützung der Flora Bolsonaro, Raus Bolsonaro, Bewegung am 3. Juli in Brasilien. Die Teilnehmenden trugen die Zahl der bisher in Brasilien an Covid-19 gestorbenen Menschen auf ihren Körpern in die Innenstadt. In der Nacht vom Freitag zuvor betrug die Zahl 520.189. Außerdem waren die meisten in Schwarz gekleidet. Als Zeichen der Trauer um die Opfer des Coronavirus in Brasilien, die durch Fahrlässigkeit, Leugnung und Korruption der Regierung verursacht wurden und werden. Die Aktion verurteilt die Ignoranz und den Missbrauch der Regierung in Sachen Umwelt, Indigene, Sozial- und Wirtschaft, Identitäts- und Humanpolitik. Die Gruppe von ca. 50 Personen wies auch auf die 145 Millionen hungernden Menschen in Brasilien hin. Die Plakaten, Transparenten, Slogans, der Kampf und die Trauersymbolik beendeten die Freiburger Teilnehmenden den Akt auf dem Europaplatz, bei dem sich alle auf den Boden legten, um den andauernden Genozid in Brasilien zu symbolisieren. Der Marsch wurde vom deutsch-brasilianischen Kollektiv für Demokratie, Standort Freiburg und der Gruppe Brasileiros Progressistas de Freiburg e Regiago, brasilianische ProgressistInnen Freiburg und Region, organisiert. Die Veranstaltung wurde auch von der NGO Cobra Kooperation Brasilien e.V. unterstützt und war die zweite Aktion in der Stadt. Organisiert wurde am 9. Juni, protestierten sie auch auf dem Platz der alten Synagoge. Meu nome é Renata e eu moro em Freiburg há muito tempo. E apesar disso, acompanho muito os acontecimentos de outros governos, assim como o governo atual, que tem um pouco da característica de, no seu discurso, ser mais agressivo e intolerante a pensamentos que sejam contrários a esse próprio governo. Nessa questão, claro, a pandemia ficou mais acirrada e as pessoas no sofrimento ficaram mais desesperadas. Ao contrário de acalmar essas... Mein Name ist Renata und ich wohne seit langer Zeit in Freiburg. Ich begleite trotzdem die Geschehnisse in Brasilien. Die derzeitige Regierung hat die Charakteristik, aggressiver und intolerant aufzutreten gegenüber Andersdenkenden. In der Pandemie ist der Diskurs weiter aufgeheizt und die Menschen sind mehr und mehr verzweifelt. Statt die internationalen Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen und die Menschen zu beruhigen, hat die Regierung einen ganz anderen Weg gewählt, nämlich den, internationale Leitlinien zu leugnen und auf Behandlungen zu setzen, die wissenschaftlich nicht anerkannt sind. Viele Menschen haben ihre Lieben verloren. Jetzt wurden verschiedene Korruptionsskandale aufgedeckt. Diese Korruption hat dazu geführt, dass Menschen sterben. Ich habe entschieden, dass es auch Zeit für mich ist, auf die Straße zu gehen. Weil wir in einem demokratischen Land, nämlich Deutschland, leben, war das auch möglich. Wir haben ein Gespräch mit der Freiburger Polizei geführt, damit wir unseren Protestmarsch friedlich durchführen können. Die Aktion selbst war schön. Die Menschen waren enthusiastisch. Sie kannten sich nicht, aber sie hatten das gleiche Ziel. Weg mit Bolsonaro. Diese Leute haben, was für mich unmöglich war, möglich gemacht. Plakate malen, sich Gedanken machen über die Route und die Kleider, die wir tragen wollen. Slogans sammeln und natürlich Werbung machen. Diese Gruppe war sehr motiviert und sie glaubte wirklich an das, was sie tat, weil sie die Dinge, die gerade im Untersuchungsausschuss diskutiert werden, auch wirklich erlebt hatte. Das Schönste, was ich am Samstag gelesen habe, möchte ich jetzt mit euch teilen. Als wäre es nicht genug, mangelhaft und ineffizient zu sein, die Verluste und die Traurigkeit, die durch die Krankheit verursacht werden, herunterzuspielen. Als wäre es nicht genug, das Land in einen Zustand der Angst und Beklemmung zu tauchen, ohne Recht auf eine Umarmung, die Trauer aufwiegen könnte. Um die Grausamkeit zu vollenden, wird auch noch Profit aus dem Tod gezogen. Que roupas nós íamos ir colocar, talvez frases de efeito e divulgar esse spa, essa passeata que nós estávamos fazendo. Foi também esse grupo que trouxe a motivação para cada um ir. Era um grupo que realmente acreditava no que estava falando, porque também estava vivendo as coisas que estão acontecendo na CPI atualmente. Para mim, o mais importante, eu vou citar agora uma frase que eu li, que eu achei incrível, e eu gostaria de dividir isso com vocês. Não basta ser omisso, ineficiente, desprezar a doença, as perdas, as tristezas. Não é suficiente mergulhar o país em um estado de angústia sem direito aos abraços que embalam os lutos. Para a crueldade ser completa, ainda tem que lucrar com a morte. Eu diria o seguinte, eu sempre vivi no meu mundo, né? Distante da política, talvez até alienado de certa forma, né? E hoje foi meu segundo protesto. O primeiro protesto foi há uma semana em Freiburg, né? Também contra o que está acontecendo no Brasil. E a razão que me levou a protestar semana passada e hoje também, a sair na rua, é a mesma, eu tenho certeza absoluta, a mesma razão de tantos outros milhares de brasileiros e brasileiras que no Brasil e mundo afora foram às ruas, né? É uma sensação de dever. Dever, por um lado, de que nós devemos uns aos outros, de solidariedade humana, e mostrar que é inaceitável tudo que está acontecendo, todo esse sofrimento de tantos brasileiros e brasileiras, né, cujas vidas estão sendo ceifadas, né, por conta da pandemia, toda essa questão, né, de caos econômico pela falta de vacina. Ich bin 28 und habe immer in meiner Welt der akademischen Universitätswelt gelebt, weit weg von Politik, irgendwie auch entfremdet. Am Samstag war mein zweiter Protest. Der erste war eine Woche zuvor, auch hier in Freiburg, gegen das, was gerade passiert. Der Grund, der mich diese beiden Male motiviert hat, ist auch der Grund, aus dem so viele weitere Millionen BrasilianerInnen auf die Straße gehen, in Brasilien und im Ausland. Ich habe das Gefühl, etwas schuldig zu sein. Wir schulden uns gegenseitig Solidarität. Wir müssen zeigen, dass das, was gerade passiert, inakzeptabel ist. All dieses Leid, dieses Wirtschaftschaos, der Mangel an Impfstoff, das alles schwächt den demokratischen Rechtsstaat. Meine andere Schuld ist historisch. Ich bin 1993 geboren. Während der Militärdiktatur hat meine Mutter zusammen mit Millionen anderen BrasilianerInnen ihr Leben riskiert, als sie auf die Straße gingen, um für die Demokratie zu kämpfen. Sie waren mutig, kriegerisch, sie waren Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie hatten Angst zu demonstrieren. Die Redemokratisierung, die danach stattfand, ist weit davon entfernt, optimal verlaufen zu sein. Wir haben viele Enttäuschungen erlebt. Ich bin auf die Straße gegangen, weil ich glaube, dass wir nicht in Zynismus verfallen sollten und nicht den Glauben an uns selbst, die Hoffnung und den Glauben an eine demokratische Regierung verlieren sollten. Die andere Möglichkeit ist nur Autoritarismus. Ich leugne nicht, dass wir auch gewalttätige Veranlagungen haben als Menschen. Aber ich glaube auch, dass wir vernünftig, freundlich, friedlich und intelligent handeln können. Dass wir uns gegenseitig respektieren können. Diese zivilisierte Lösung von Konflikten, das ist Demokratie mit einer menschenwürdigen Behandlung. Viele Leute haben in der Vergangenheit für einen demokratischen Staat gekämpft und ihr Leben gelassen. Im Parlament. Sim, e é esse diálogo, é esse respeito mútuo. Essa resolução civilizada de conflitos, isso é democracia, um regime que é digno à condição humana e ao mesmo tempo a dignifica e a engrandece. E é pela defesa da democracia que eu fui sair às ruas de Freiburg protestar. E assim como nossos ancestrais lutaram e sangraram muito para a gente ter todas essas conquistas históricas, né, que temos num Estado democrático de direito. Que maravilha foi o dia ontem. Demonstração contra o Bolsonaro. Tantas pessoas unidas. A união faz a força. independente, né, Gislene, da religião, da orientação sexual, da cor da pele. A União agora é para ter esse presidente do poder. Ele está destruindo o Brasil. A minha motivação foi muito pessoal. Tenho casos seríssimos de corona na família. Wie schön war der Samstag, die Demo gegen Bolsonaro. So viele Menschen vereint. Die Einigkeit schafft die Kraft unabhängig von Religion, sexueller Orientierung oder Hautfarbe. Das Ziel ist es, diesem Präsidenten die Macht zu entziehen. Er zerstört Brasilien. Meine Motivation war sehr persönlich. Meine Familie hat einen sehr schweren Fall von Corona und wir haben auch schon ein Familienmitglied verloren. Seit Bolsonaro im Amt ist, habe ich auch viele LGBT-FreundInnen verloren. Viele bekennen sich nun als RassistInnen. Sie glauben, sie haben das Recht dazu und finden das auch noch gut. Ich hoffe, alle Menschen sind sich darin einig, dass die Welt allen gehört, dass es keine weiße oder extrem religiöse Elite gibt. Brasilien ist sehr bunt. Dort haben viele Farben und Nationen ihren Platz. Jetzt sehen wir wieder, wie die Indigenen leiden. Amazonien wird zerstört. Es ist sehr traurig, was in unserem Land passiert. Ich bin weit weg, aber ich tue, was ich kann, auf die Distanz. Danke für die Unterstützung an alle, die da waren und sich beteiligt haben. Der Kampf geht weiter. Tão triste o que está acontecendo no nosso Brasil, onde muitos ainda têm grande parte da família, amigos. Estou à distância, mas tento fazer sempre o possível. Muito obrigada pelo apoio a todos que estavam lá, que apoiaram, seja pessoalmente, seja nos bastidores. E vamos continuar na luta. A luta ainda não acabou. Um ótimo domingo. Tudo de bom para todos. Fora Bolsonaro. Whatever you vote for, we will be ungovernable. Wen immer ihr wählt, wir werden unregierbar bleiben. Aufruf zu Aktionen rund um die kommenden Wahlen. Seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden treten wir ein. Für die Gleichwertigkeit allen Lebendigen, für die Freiheit uns und anderen nicht zu schaden, für die Geschwisterlichkeit weltweit. Die Freiheit kann man nicht wählen. Die Freiheit war immer die Freiheit derer, die sie sich nehmen. Egal, welche Regierung ihre Machtspielchen treibt, wir lassen uns nicht regieren. Wir lassen uns das Menschenretten auf hoher See genauso wenig verbieten wie das Erschaffen von Orten, an denen Menschen Zugang und Versorgung erhalten, unabhängig von ihrer Kaufkraft. Wir kämpfen für ein gutes Klima von morgen.